Manchmal fällt auf uns der Frost und macht uns hart. Manchmal fällt auf uns der Frost und macht uns hart. Und dann kommt es darauf an, dass das Blut, das in uns fließt, seine Wärme halten kann, wenn sich's eiskalt um uns schließt. Manchmal fällt auf uns der Frost und macht uns hart. Die Tür, die in den Frühling.